Und dieser Gott des Gemetzels, der tobt und regiert in einer Wohnung in Brooklyn in dem gleichnamigen Film von Roman Polanski, der am Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Und seine umjubelte Premiere hatte Polanskis Film ja gefeiert in Venedig. Entstanden war er nach Jasmina Resas Theaterstück Carnage. Bejubelt wurde in Venedig vor allem das Darstellerquartett, prominent besetzt mit Jodie Foster, John C. Reilly, Christoph Waltz und Kate Winslet. Warum sich Polanski ausgerechnet ein Theaterstück von Jasmina Resa ausgesucht hat, was die beiden verbindet und wie der in sein bisheriges Schaffen passt. Darüber wollen wir jetzt mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke sprechen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Les Dieux du Carnage heißt ja das Theaterstück von Jasmina Resa. Carnage lässt sich übersetzen mit Gemetzel, aber auch mit Blutrache. Für ein Stück, das in unserer Gegenwart angesiedelt ist und vom Zusammentreffen zweier Ehe- und Elternpaare erzählt, ist das eigentlich ein ziemlich archaischer Titel, oder? Ja, aber darum geht es ja immer in den Theaterstücken von Jasmina Resa, um das Archaische, um das Kreatürliche, was sich hinter unserer sogenannten Zivilisation verbirgt. Und genüsslich und auch immer so ein bisschen sadistisch zerstört ja Jasmina Resa unsere bürgerliche Oberfläche. Also sobald man an unserer aus Formen und Konventionen bestehenden Fassade kratzt, tun sich ja Abgründe auf, kommen dunkle Triebe zum Vorschein, Gottes Gemetzel eben. Und wenn man sich diese Autoren bei der Arbeit vorstellt, dann sehe ich sie immer so ein bisschen händereibend wie so eine Chirurgin, die so uns, unsere Gesellschaft einfach unter die Lupe nimmt, mit so einem ganz kalten Blick uns seziert. Und diesen kalten, sezierenden Blick hat eben auch Roman Polanski für seinen Film übernommen. Wenn wir uns den chirurgischen Eingriff vorstellen, den Sie da eben beschrieben haben, dann denkt man ja eigentlich an ein Handwerkszeug wie Skalpell. Oder welche Instrumente werden denn da in die Hand genommen? Ja, eigentlich ist Jasmina Resa ja eine Sprachforscherin. Also es ist die Sprache, es sind die Worte, Betonungen, die hier zur Eskalation führen. Es ist die Sprache, die so unbewusste Vorgänge oder vielleicht unsere eigentlichen Gefühle, unser eigentliches Ich immer wieder zum Vorschein bringen. Und es ist hier auch ein Wort, das die Situation von einem spitzmündigen Miteinander zu dem titelgebenden Gemetzel so ins Kippen bringt. Und die Ausgangssituation ist ja Brooklyn, New York, so zwei gut erzogene Ehepaare treffen sich, weil sie den gewaltsamen Streit ihrer Söhne klären möchten. Sie möchten eigentlich nur die Sache aus der Welt schaffen und sie geben für die Versicherung eine gemeinsame Erklärung ab. Und wenn man sich diesen Dialog anhört, dann spürt man schon, wie die Stimmung so langsam hochkocht. Am 11. Januar um 14.30 Uhr. Sie können Ihre Stellungnahme selbst verfassen. Das hier ist unsere. Nach einer lautstarken Auseinandersetzung im Brooklyn Bridge Park schlug der 11-jährige Zachary Cowan, bewaffnet mit einem Stock, unserem Sohn Ethan Longstreet ins Gesicht. Bewaffnet? Bewaffnet. Bewaffnet gefällt Ihnen nicht. Michael, was sagen wir? Ausgestattet, ausgerüstet, ausgestattet mit einem Stock, okay? Ausgestattet, ja. Ausgestattet. Ausgestattet. Ja, und es ist das Wort bewaffnet, was hier die eigentliche Haltung von Jodie Foster zum Vorschein bringt. Für sie ist es eben ein kriegerischer Angriff gegenüber ihres Sohnes gewesen, bei dem der sehr schwer verletzt wurde. Und für das andere Ehepaar ist es nur ein dummer Jungstreit gewesen, eine Bagatelle. Und es sind die ganze Zeit immer wieder Worte, die diese Situation hier wirklich in einen Krieg ausarten lassen. Es sind aber auch Betonungen. Am Anfang ist alles noch so freundlich, dann freundlich, bösartig und dann wird nur noch gekrischen. Und ich kann nur sagen, für den Zuschauer ist es natürlich unterhaltsam und für die Darsteller ist das einfach ein gefundenes Stück, weil sie sozusagen alle Tonlagen wirklich durchspielen können, alle Facetten. Das heißt, der Krieg wird ja mit Sprache und mit Worten ausgetragen. Ja, und man muss sich den Film trotzdem wie einen Actionfilm vorstellen, weil manchmal können Worte ja viel mehr Schmerzen bereiten als ein Schlag, als eine Ohrfeige. Und genauso sieht es auch Kate Winslet. Die meint hier, dass es hier um Gefühle geht, die nicht immer die schönsten sind, dass hier Worte benutzt werden, die sehr hart sind, die unangenehm sind, die aber auch eine Lebensauffassung immer zum Vorschein bringen. Und zwar eine Lebensauffassung, die das Bild, was man von sich selbst hat und von anderen, wirklich eben regelrecht zerpflückt. Throughout this piece we hear all of these characters use really aggressive, robust words as either weapons or ways of explaining their own emotions or their perception of what someone else is thinking. And it, you know, and there are reactions to that. And none of them take responsibility for the words that come out of their mouths at all. And that's one of the reasons why it unravels in the way that it does. No one takes responsibility for anything that they say. And, you know, life can't be like that, because then look what happens. Ja, und Kate Winslet sagt weiter, dass keiner Verantwortung für das übernimmt, was er da eigentlich sagt. Aber ich denke mir, das können die Beteiligten vielleicht auch nicht, weil da irgendwas aus ihnen herausplatzt, was aus ihnen herausbricht, was sie gar nicht kontrollieren können. Die sind selbst erschrocken von ihren eigenen Aggressionen, deren sie gar nicht mehr Herr werden können. Sie sind auf einmal nur noch Marionetten von dunklen Mächten, und all das wird in dieser Wohnung kammerspielartig ausgetragen. Was wird denn da eigentlich noch untereinander ausgetragen, also abgesehen von diesen Streitereien zwischen den beiden elfjährigen Söhnen? Ja, Jodie Foster und John C. Reilly spielen so ein linksliberales Ehepaar, das sich so ganz locker und cool gibt, das sich viel auf seine Toleranz einbildet. Christoph Waltz und Kate Winslet hingegen sind eher so ein bisschen konservativ eingestellt. Da spürt man direkt, da gibt es so eine klassische Mann-Frau-Aufteilung. Und zuerst streitet man sich tatsächlich über den Konflikt der Söhne, dann geht es um Erziehungsfragen, dann geht es um Politik, dann geht es um Sein und Schein, und es werden wirkliche Fronten aufgemacht, also erst zwischen den Ehepaaren, dann aber auch zwischen den Geschlechtern. Es ist ein Krieg von Selbst- und Weltbildern, und Jodie Foster hat tatsächlich recht, wenn sie sagt, dass es hier um das Eingemachte geht. Für sie ist das Stück eine Komödie über Manieren, die wir immer mehr verlieren, und das Stück funktioniert deshalb so gut, weil jede Figur so anders aufgebaut ist und so detailliert beschrieben ist. Und das Stück zeigt auch, sagt Jodie Foster, wie zerbrechlich unsere Beziehungen sind, wie betrügerisch man mit sich selbst umgeht, mit den Beziehungen und auch mit den Wunden, die Beziehungen hinterlassen. I think it's, you know, it's a comedy of people's manners and how in, you know, how they lose those manners. And I will say, I mean, you know, it's the thing that really makes it work is that each character is so well drawn and they're all very, very different. It does sort of underline the fragility of the relationships and how, you know, how fraught we all are with all of the wounds that we drag along with us throughout of our relationships with our children, our relationships with our parents, and those things play out within every piece of dialogue that we have. I mean, it's so beautifully written. Jodie Foster war das, die Schauspielerin, über das, was da in diesen Konflikten in dem Film plötzlich aus den Personen herausbricht. Für Schauspieler, für solche Schauspieler vor allen Dingen, ist ja so ein Kammerspiel, so ein Theater im Film ein richtiges Fest. Wir haben eine Starbesetzung. Wie macht sich diese Besetzung? Es ist ein wunderbares Schlachtfest und jeder darf mal die Rampensau rauslassen. Und man hat tatsächlich das Gefühl, dass Roman Polanski bei jeder Szene, bei jedem Bild präsent ist, dass er so in einer Ecke sich verkrümmelt hat, hinter einer Wand steht und diese Ehepaare immer mehr aufeinander hetzt. Und das Schöne ist ja, dass man im Kino quasi immer in der ersten Reihe sitzt. Dass man das alles so aus nächster Nähe beobachten kann. Also Jodie Foster, deren Stirn dann so richtig Zornesfalten bekommt, kommt, die uns auch irgendwann so regelrecht anspuckt. Und es wird ziemlich viel Kuchen gegessen, muss man sagen, in diesem Stück. Es wird auch ziemlich viel getrunken und Kate Winslet wird auf einmal irgendwann schlecht und sie muss sich mitten in dem Raum übergeben. Und ich kann es nicht anders sagen, in diesem Moment kotzt wirklich eine Frau ihr ganzes Leben, ihren ganzen Frust aus. Also sie kann einfach nicht mehr anders und es ist alles da. Ihr ganzes Leben liegt brach und sie übergibt sich auch noch auf diese Kunstbücher von Jodie Foster, die sich da total drüber aufregt, dass ihr schöner Picasso-Band jetzt so ein paar Kotzklümmelchen hat. Und ich kann nur sagen, diese so zerbissene Bildung, die dann in diesen Kunstbüchern auch wieder zum Vorschein kommt, die ist ja eigentlich auch zum Kotzen. Jetzt haben wir über die Frauen gesprochen. Wir haben auch zwei Männer, John C. Reilly, Christoph Waltz. Und Christoph Waltz, vermute ich mal, ist schon wieder als das Ekel besetzt. Das kann man so sagen. Also erstmal zu John C. Reilly. Der ist so ein All-American-Typ, hat so Korthose an, Turnschuhe, kariertes Hemd. Ne? Bei dem läuft alles rund, aber man spürt ganz schnell, dass er einen Hang zur Selbstgerechtigkeit hat und dass er auch ganz gut der Macho sein kann. Und bei Christoph Waltz ist ganz klar, dass er den Ton angibt in der Beziehung. Und ich hatte so das Gefühl, er muss sich erstmal so ein bisschen eingrooven, Christoph Waltz, aber dann ist er so, wie man ihn von Quentin Tarantino kennt. Er lehnt sich so ein bisschen zurück, tritt aus dem Geschehen immer heraus, kommentiert auch, was da passiert. Aber als Kate Winslet irgendwann sein Handy wegwirft, weil sie so genervt ist, weil er ständig telefoniert, dann denkt man auf einmal, da sitzt jetzt so ein entmanntes Häufchen Elend, was ohne Handy gar nicht mehr funktionieren kann, weil er sich nur über die Geschäftswelt nach draußen so definieren kann. Und als Zuschauer kann ich nur sagen, man schaut sich das alles so mit einer Schadenfreude an. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Darsteller uns immer wieder direkt ansprechen. Also so, dass man überhaupt gar keine Distanz hat. Also man wird auch als Zuschauer immer wieder in das Stück involviert. Wir haben von Roman Polanski ganz kurz gesprochen, dass er in der Ecke steht und das Geschehen zu beobachten scheint, das er da für uns inszeniert hat. Wie passt dieser Film in sein bisheriges Schaffen? Ja, ich meine, Polanski ist ja ein Genre-Autorenregisseur, egal ob er Vampirfilme macht wie Tanz der Vampire, Horrorfilme wie Rosemary's Baby, hat immer eine persönliche Handschrift, die behält er jetzt auch dabei. Und ein Motiv, was bei ihm immer wieder vorkommt, ist ja das Fremde, das so in Beziehungen eindringt. Das war schon im Messer im Wasser von 1962 so, da geht es ja um Ehepaar, Segelbootfahrt, kommt ein junger Mann hinzu und auf einmal kommt unheimlich Spannung in die Beziehung. Die Beziehung fängt sich selbst an zu hinterfragen. In Bitter Moon lässt er ja auch schon zwei Ehepaare aufeinander prallen. Das Ganze spielt auf einem großen Dampferschiff und da wird alles auf der sexuellen Ebene ausgetragen. Und ich denke eigentlich, dass Jasmina Reza und Roman Polanski so Seelenverwandte sind, weil sie immer in ihren Filmen zeigen, wie dünn eigentlich das Eis unserer Zivilisation ist. Und bei Polanski ist es ja so, dass er in seinen Filmen immer noch einen Schritt weiter geht, dass er eigentlich eben diesen dunklen Mächten auch immer Gestalt gibt. Also man muss nur an die Sexualität von Catherine Deneuve in Das Ekel denken oder an den Satanskult in Rosemary's Baby, wo es dann ja auch um die Religion in unseren Gesellschaften geht. In Jasmina Rezas Stück, da spielt der Film ja in Paris. Polanski hat die Handlung nach New York verlegt. Ja, ist natürlich ein bisschen eine Pikanterie. Er darf ja nicht mehr nach New York reisen, darf eigentlich auch die Schweiz kaum noch verlassen. Und ich glaube, er hat das so extra gemacht, um zu zeigen, dass auch in Amerika die Zivilisation nur ein bisschen dünn belegt ist. Das war unsere Filmkritikerin Anke Lewicke über den neuen Film von Roman Polanski, Der Gott des Gemetzels. Ab kommendem Donnerstag, also ab 24. November, kommt er in die Kinos. Danke Ihnen.